Allerdings lautet zunächst die Parole: Abwarten der Angriffe der Gegner, Abwehr und Kargen mit der eigenen Kraft. Es ist der Gunst der Entwicklung überlassen, wann und wo man nochmals angreifen kann. Im Westen und Osten sowie im Südwesten sind schwere Angriffe der Entente zu gewärtigen. Der deutsche Botschafter Graf Bernstorff hat dem Präsidenten Wilson Mitteilung über die sehr mäßigen deutschen Kriegsziele gemacht. Er hat ihn aber zugleich damit von dem Inkrafttreten des verschärften U-Boot-Krieges verständigen müssen, was alle Fäden zerreißt, denn Amerika antwortet noch am selben Tage, am 4. Februar, mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Am 5. April erfolgt an Deutschland, Österreich-Ungarn und die Türkei die förmliche Kriegserklärung und alsbald die Beschlagnahme der in amerikanischen Häfen liegenden Schiffe der Mittelmächte. Bulgarien jedoch bleibt verschont, die amerikanische Gesandtschaft in Sofia wird fortan eine der wichtigsten Nachrichtenzentralen des Feindbundes. So ist die Lage aufs Neue verschärft. Vermag Amerika mit seinen unerschöpflichen Hilfsmitteln in den Krieg einzugreifen, dann beginnt für die Mittelmächte erst recht ein Kampf auf Leben und Tod. Wilson, von vornherein mit seinen Sympathien auf Seiten der Entente, ist auch durch die an einem Sieg Englands interessierte amerikanische Industrie und Hochfinanz zur Kriegserklärung veranlasst worden. Deutschland aber beginnt nun am 1. Februar mit dem verschärften U-Boot-Krieg. Die Versenkung von Handelsschiffen innerhalb einer weit gespannten Kriegszone erfolgt fortan ohne Warnung. Die oberste Heeresleitung hat auf diesen Krieg gedrängt, da der Admiralstab durch ihn die Bezwingung Englands binnen 6 Monaten versprach. Hindenburg und Ludendorff mussten eben dem Ernst der Lage entsprechend jede Möglichkeit benutzen, den Feind auf die Knie zu zwingen. Tragik ist, dass der Entschluss der Reichsregierung, der das rasche Ende des Krieges erzwingen sollte, durch die große Täuschung des Admiralstabes und maßgebender Industriekreise über die zu gewärtigenden Erfolge infolge des Eintritts von Amerika erst recht eine Verlängerung statt einer Abkürzung des Krieges mit sich gebracht hat. Der U-Boot-Krieg vermag bei edelstem Heldenmut der Schiffsbesatzungen und ihrer Führer das rasche Ende nicht zu erzwingen, wenn auch zunächst allerdings seine Erfolge die Welt in Atem halten. Im Jahre 1917 werden durchschnittlich 665.000 Bruttoregistertonnen im Monat versenkt, im Rekordmonat Juni sogar 1.016.000. Aber England vermag den ganzen Schiffsraum der Welt zu seinen Zwecken dienstbar zu machen und verbessert von Monat zu Monat seine Abwehrmaßnahmen, zumal es durch den U-Boot-Krieg in keiner Weise mehr überrascht werden konnte. In der deutschen Öffentlichkeit ist vorher viel zu viel das Für und Wider diskutiert worden. Der U-Boot-Krieg hat später nicht einmal das Eintreffen der dicht gefüllten amerikanischen Transportdampfer wesentlich zu stören vermocht, obwohl im Frühjahr 1918 sehr leistungsfähige deutsche U-Boot-Kreuzer an der nordamerikanischen Küste und an den Azoren erscheinen, wo sie den Schiffsverkehr stören und Mannschaft und Offiziere ihr Bestes in schweigendem Heldentum geben. In den ersten 9 Monaten des Entscheidungsjahres 1918 sind noch 5.198.000 Tonnen feindlichen Schiffsraums versenkt worden. Hätten Reichsleitung und oberste Heeresleitung den Ausbruch der russischen Revolution vorauszusehen vermocht, sie hätten den U-Boot-Krieg, der Amerika auf den Plan ruft, kaum ins Werk gesetzt. Mitte März bricht überraschend die so oft vorausgesagte russische Revolution aus, die den Zarismus stürzt, aber das Land in der Folge dem noch viel härteren Joch der Bolschewiken entgegenführt. Nach Anschluss der Garnisonen an die Meuterer wird der Zar am 15. März zur Abdankung gezwungen. Zuerst herrscht eine bürgerlich-demokratische Regierung unter Miljukow, seit Anfang Juli die demokratische Diktatur Kerenskis. Durch die Revolution werden die Kräfte des bereits seit dem Vorjahre schwer getroffenen Riesenreiches gelähmt und der Osten erfährt eine einschneidende Entlastung. Deutschland und Österreich werden von hier Kräfte an ihre bedrohtesten Fronten abgeben können. Höchst wichtig, da sich im Westen in diesem Jahr fortgesetzt die furchtbarsten Gewitter entladen werden. Noch vor Beginn der Kämpfe in Europa haben am 17. März die Türken Bagdad verloren. Auf Enver Paschas Hilferuf muss Deutschland nun auch nach Mesopotamien Truppen werfen, das sogenannte Asienkorps. Mit ihnen soll Falkenhayn den Gegenangriff führen. An der Westfront räumt die oberste Heeresleitung nach außerordentlich sorgfältiger Vorbereitung überraschend den durch die Sommerschlacht sehr eingebuchteten Stellungsbogen zwischen Arras und der Aisne. Sie nimmt die Front in die neu ausgebaute Siegfriedstellung zurück, die von Arras über St. Quentin nach La Fère, zum Teil angelehnt an den Canal du Nord bis zur Aisne, westlich Wailly führt, wo sie den Anschluss an das alte Stellungssystem findet. Vor dieser Linie wird ein Gelände von 15 Kilometern Tiefe planmäßig verwüstet, sodass der Feind, dem alle Angriffseinrichtungen in dem entblößten Gebiet mangeln werden, erst spät angreifen kann. Es genügen hier geringere Truppenstärken, wie auch durch die Frontverkürzung Kräfte gespart werden. Die Räumung ist am 20. März beendet. 154 deutsche Divisionen halten sich nun für den Ansturm der etwa 190 zahlenmäßig dazu stärkeren Feindlichen bereit. Von der Nordsee bis La Fère reicht die Heeresgruppe des bayerischen Kronprinzen, die 4., 6. und 2. Armee. Von La Fère bis östlich Verdun steht die Heeresgruppe deutscher Kronprinz, die 7., die 3. und 5. Armee. Nach Osten bis zur Schweizer Grenze die Heeresgruppe Herzog Albrecht mit den Armeeabteilungen A, B, C. Anfang 1918 ist dann zwischen die beiden letzteren Heeresgruppen noch die Heeresgruppe von Gallwitz und dann bis zum Spätherbst 1918 zwischen die beiden nördlichen die Heeresgruppe von Böhn eingeschoben worden.